Es ist 9 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Britta Grusenbaum, guten Morgen. Wocheninzidenz liegt bundesweit unter 40. Länderkammer befasst sich mit Klimaschutz. Das Wetter, erst Nebel, später Sonne und Wolken. Die Corona-Zahlen sinken. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 7.400 neue Infektionen an einem Tag gemeldet. Es gab 192 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bundesweit unter 40. In Nordrhein-Westfalen liegt die Wocheninzidenz landesweit bei knapp 45. Je nach lokalem Infektionsgeschehen gibt es ab heute Lockerungen in Sport, Freizeit und Kultur. Was wo möglich ist, regelt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes. Nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Lambrecht müssen Kinder und Jugendliche an allen Öffnungsschritten aus dem Lockdown voll teilhaben. Eine Impfung gegen Corona dürfe dabei keine Rolle spielen, sagt sie. Der Verband Bildung und Erziehung plädiert dafür, dass Eltern sich gut informieren und dann selbstständig über die Impfung entscheiden. Über die Zulassung des Impfstoffes soll heute entschieden werden. Mehr dazu von Jana Laumann. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die EMA den Impfstoff von BioNTech/Pfizer heute zulässt. Es gibt nämlich erfolgreiche Studien der Hersteller. Die haben gezeigt, dass der Impfstoff sehr gut wirkt und auch genauso gut verträglich ist. Bis zum Nachmittag soll klar sein, ob die Freigabe kommt. Wenn ja, dann können Kinder ab 12 in Deutschland sich ab übernächster Woche um Impftermine bemühen. Ganz normal und wie alle anderen beim Impfzentrum oder beim Hausarzt. Eine Pflicht zum Impfen gibt es aber wie auch in allen anderen Altersgruppen nicht. In Afrika fehlen Corona-Impfdosen für Zweitimpfungen. Darauf macht die Weltgesundheitsorganisation aufmerksam. Demnach werden in den kommenden 6 Wochen 20 Millionen Dosen AstraZeneca benötigt. Zusätzlich brauche Afrika weitere 200 Millionen Dosen, damit der Kontinent bis September zumindest 10% seiner Bevölkerung impfen könne. Die Länderkammer hat heute viel zu tun. 44 Gesetze will der Bundesrat behandeln. Eins davon ist das Klimaschutzgesetz. Es regelt, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann. Jasmin Becker dazu. Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll es 2 Schritte geben. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 65% reduziert werden. Bis 2040 sollen sie dann um 88% zurückgegangen sein. So sieht es die überarbeitete Fassung des Klimaschutzgesetzes vor. Das hatte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch einmal verschärft werden müssen. Ein Punkt sieht zudem vor, Mieter zu entlasten. Vermieter sollen in Zukunft die Hälfte des CO2-Preises auf Öl und Gas bezahlen. Deutschland will sich mit Namibia aussöhnen. Vor über 100 Jahren hat die deutsche Kolonialmacht an den Volksgruppen der Herero und Nama Gräueltaten begangen und Zehntausende von ihnen getötet. Die Bundesregierung will das als Völkermord anerkennen und um Vergebung bitten. Das waren die Nachrichten mit Britta Grusenbaum. Das Düsseldorf-Wetter. Chillen am Rhein, grillen im Park, träumen auf dem Balkon. All diese schönen, banalen Dinge machen ab heute endlich wieder mehr Spaß. Es bleibt trocken. Und es kommt mal für längere Zeit die Sonne raus, wie wir gerade ja schon spüren und merken. Heute schaffen wir schon mal 18 Grad und es hängen sich durchaus noch mal ein paar Wolken dazwischen im Tagesverlauf. Auch morgen ist es noch nicht ganztägig strahlend, aber es ist ein Anfang gemacht und der Sonntag wird dann knallewarm mit Werten um 23 Grad. Und dann haben wir maximal noch Wölkchen am Himmel. Aktuelle Temperatur hier am Martin-Luther-Platz, 10 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Stau auf der Bremstraße stadtauswärts vor dem Mörsenbrucher Ei. Da müsst ihr etwa 10 Minuten mehr rechnen. Und Achtung auf der A3 Köln-Oberhausen. Zwischen Mettmann und Kreuzratingen-Ost liegen Reifenteile auf dem linken Fahrstreifen. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Arne Klü. Oh, der ist schwer. Ich habe hier einfach mal gerade meinen Flügel ins Studio geschoben. Bisschen feierliche Stimmung. Die Hochzeitssaison läuft, ja? Wetter passt auch endlich. Nur das mit dem Corona passt leider immer noch nicht ganz. Wir wollen heute gerade deshalb was über eure Corona-Hochzeiten hören. Patrick, du bist auch in Planung mit deiner Liebsten. Hast uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Wie soll das da aussehen bei euch? Geplant sind 15. Engere, wirklich der engste Familienkreis. Und geplant ist es bei uns im Garten in Ratingen. Und da der Garten ist sehr groß, über 1000 Quadratmeter. Wir würden uns halt wirklich freuen, wenn wir dann auch im Standesamt nicht alleine wären, sondern auch noch Trauzeuge, Trauzeugin und halt vielleicht auch die Familie schon da, direkt da wäre. Und dann halt anschließend zum Garten fahren, um dann halt dort empfangen zu werden von allen

17 Jahre jung, The Kid LAROI, Without You, der Mann kommt aus Australien. Antenne Düsseldorf, Jens Neutag spricht Tacheles. Hallo, geht's noch? Ich sage nur Halleluja. Da wollte der Kardinal Wölki nach Gerresheim kommen zur Firmung, aber die Schäfchen vor Ort haben ihn ausgeladen. Ach, wärst du doch im Kölner Dom geblieben. Lieber Kardinal, mal im Ernst, wenn man im normalen Leben irgendwo ausgeladen wird, dann heißt das ziemlich genau, dass man da nicht willkommen ist. Man könnte bei Gesprächsbedarf ganz vielleicht zu einem Treffen auf neutralem Grund einladen. Aber nur, wenn das alle Beteiligten auch wollen. Ah, was macht der? Sagt sich, ach, wenn ich in 2 Wochen ausgeladen bin, da war ich aber vorher schon mal hin. Macht man nicht. Ah, und jetzt? Entweder, liebe Gerresheimer Katholen, macht ihr das wie in der freien Wirtschaft. Ja? Wenn man mit dem Chef nicht mehr kann, dann macht man nach dem rote Karte zeigen seinen eigenen Laden auf. Oder ihr müsst ihn in eine Ryanair-Maschine setzen, den ganzen Tag über Belarus fliegen lassen und hoffen, dass ihn da einer rausfischt. Ha, Ideen muss man haben. Und deshalb mache ich weiter. Und zwar mit Tacheles. Antenne Düsseldorf. Jens Neutag sprach Tacheles. neu bei uns. Purple Disco Machine. Fireworks. Wir spielen die Hits im besten Mix. Antenne Düsseldorf. I got what you need. Baby, just come see me. I got the remedy. Take the pain away. Easy as 1, 2, 3. You know I got what you need. I got the recipe. Take the pain away. If you're ever feeling low, come and say hello. I got what you need. Baby, just come see me. I got the remedy. Take the pain away. If you're ever feeling low, you can come and say hello. We all just want some better days and tomorrows. Better days and tomorrows. We all just want some purple, greens and blue, yellows. Me home, no need to be alone today. Easy as do-re me, you know you can count on me. Give all your cares to me, take the pain away. If you're ever feeling low, you could come and say hello. I got what you need, baby, just come see me. Sommermusik bei Antenne Düsseldorf am Freitag von Purple Disco Machine. Es ist 9.19 Uhr jetzt. Schön, dass ihr dabei seid. Hier kommt noch eine neue Sache in Corona-Angelegenheiten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet heute, ob der BioNTech-Impfstoff auch für Kinder über 12 zugelassen wird. Und da sind die Chancen sehr hoch. Allerdings ist man bei der Ständigen Impfkommission hier in Deutschland da noch etwas skeptisch, ob es wirklich empfohlen werden sollte. Am Ende werden es wohl die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam entscheiden müssen, was natürlich auch schwierig ist. Antenne Düsseldorf-Kollege Thomas Bremser, wie sieht es eigentlich mit noch Jüngeren aus, also Kindern unter 12? Auch hier forscht die Wissenschaft natürlich. Mit einem Impfstoff ist aber wohl erst Ende des Jahres zu rechnen, wenn überhaupt. Gerade bei Kleineren ist natürlich auch die Sorge groß bei Eltern, ob das Impfen überhaupt nötig ist. Auch Expertinnen und Experten sagen, kleine Kinder sind schon jetzt ganz gut geschützt, weil in den Schulen viel getestet wird und ihr erwachsenes Umfeld natürlich immer mehr geimpft ist. Aber klar, auch hier wird es weiter Debatten geben, vor allem wenn irgendwann ein Impfstoff in Sicht ist. Ja, und dann müssen sich auch da natürlich die Eltern noch beraten. Antenne Düsseldorf mit Infos zur Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche. Schon bald wird Ihr Zuhause für die ganze Familie noch schöner und noch gemütlicher. Dank Schaffrath, der Nummer 1 für Ihr Zuhause. Ab sofort shoppen Sie wieder an allen Standorten, wie Sie es gewohnt sind. Ohne Test und Termin. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden natürlich eingehalten. Jetzt vorbeikommen und Möbel shoppen bei Schaffrath.

Koblenz, der Sender der schönsten Stadt am Rhein. Antenne Düsseldorf. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Freitag und am Wochenende sollen wir endlich wieder die 20 Grad knacken. Dazu viel Sonne. Wir können raus, wir können in den Biergarten vielleicht oder wandern. Das ist ja auch gerade so hip. Und ein fettes Wochenendtaschengeld gibt es von uns. Denn im Geldregen sind in einer der nächsten beiden Runden mindestens 5.000 Euro versteckt. Und die könnten euch gehören. Aber hütet euch vor dem Blitz. 1.300 Euro. Weiter. Michelle hat es leider getroffen. Das bedeutet aber eben für euch, in dieser oder in der nächsten Runde sind auf jeden Fall mindestens 5.000 Euro drin. Macht mit und bewerbt euch über unsere landesweite Geldregen-Hotline. Das ist 01379 36 5000. Ein Anruf kostet 50 Cent vom deutschen Festnetz. Vom Handy kann es teurer werden. Mitmachen geht ab 18. Und alle Teilnahmebedingungen gibt es bei uns und auf antennedüsseldorf.de. Viel Glück, jetzt haben wir es. 927. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. Crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show. Can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. We stole the show. At least we stole the show. You know that we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses build the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Es ist 9.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Robert Janz, guten Morgen. Nach Seilbahnunglück in Italien. 5-Jähriger erwacht aus dem Koma. Neues Verweil- und Alkoholkonsumverbot in der Altstadt und das Wetter heute mit Sonne und Wolken im Wechsel. Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien mit 14 Toten geht es dem kleinen israelischen Jungen, der als einziger überlebt hat, etwas besser. Der 5-Jährige sei auf der Intensivstation inzwischen wach und bei Bewusstsein, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin mit. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet heute eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von 39,8. In NRW wird heute nach einer Landesverordnung je nach Inzidenzlage in den Städten und Gemeinden weiter gelockert. Und auch in Düsseldorf gelten von heute an neue Corona-Regeln. Doch auch wenn es einige Lockerungen gibt, insbesondere in der Innenstadt, gelten ab heute strengere Maßnahmen. So gilt in der Altstadt und am Rheinufer ab heute ein Alkohol- und Verweilverbot. Dazu Ordnungsdezernent Christian Zaum. Das bedeutet, dass auf den Straßen und Wegen innerhalb des Gebiets des Maskengebotes das Verweilen und der Konsum alkoholischer Getränke auf öffentlichen Straßen und Wegen untersagt ist. Dies gilt an Freitagen und Samstagen und Sonntagen und an Tag vor Feiertagen jeweils von 20 bis 5 Uhr morgens und an Wochentagen von 20 Uhr bis 1 Uhr. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf das vergangene, teils chaotische Pfingstwochenende. Die Kontaktpersonennachverfolgung gilt als ein Schlüssel, um das Infektionsgeschehen in unserer Stadt zu kontrollieren. Elementar sind dabei die Fragen, wer steckt wen wo mit dem Coronavirus an? Die Stadt kann diese Fragen jetzt deutlich besser beantworten. Grund ist ein Verfahren, das an der Uniklinik angewendet wird. Dazu werden die Virenproben eines Infizierten so detailliert untersucht, dass die Übertragungswege besser nachvollzogen werden können. Die Daten werden in kürzester Zeit online an das Gesundheitsamt gemeldet. Sie zeigen beispielsweise, dass die britische Variante die ursprüngliche Virusvariante nahezu verdrängt hat. Autofahrer sollten in den kommenden Wochen einen großen Bogen um den Aachener Platz in Bilk machen. Dort wird schon seit Herbst gebaut. Ab heute wird die Verbindung zwischen der Aachener und der Fleerstraße gesperrt. Die Stadt hat Umleitungen ausgeschildert. Die Straßenbauarbeiten an dieser Stelle dauern bis Anfang Juli. Insgesamt soll der Umbau bis Februar 2022 dauern. Die Stadt will den Aachener Platz freundlicher gestalten. Es soll mehr Freiflächen und bessere Radwege geben. Der Verkehr soll außerdem mit Hilfe von zwei Kreisverkehren übersichtlicher fließen. Und das waren die Nachrichten mit Robert Janz. Das Düsseldorf-Wetter. Ja, es fühlt sich ab heute anders an. Das kühle Schauerwetter, das war ja wie so ein Insekt in der Wohnung, das den Weg nach draußen nicht finden will. Das hört jetzt auf zu nerven. Es ist abgeschwirrt. Stattdessen Sonne und Wolken, heute noch ein bisschen verhaltener. 18 Grad in der Spitze, morgen so ähnlich. Ab Sonntag dann aber wirklich ungetrübtes Sonnenvergnügen bei weit über 20 Grad. Aktuelle Temperatur hier in der Stadt 10 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Völklinger Straße haben wir noch. Die Völklinger Straße vor dem Rhein-Ufer-Tunnel stadteinwärts. Baustelle dort, 1 Kilometer stockend. 5 Minuten extra bitte einplanen. Antenne Düsseldorf am Morgen. Der Freitagmorgen mit Arne Klü. Und da spielen wir heute Hochzeit hier bei Antenne. Unser Thema Heiraten in Corona-Zeiten. Selina, drüben im Homeoffice, es haben uns unter anderem ganz viele Menschen bei Facebook geschrieben. Ja, total. Angela zum Beispiel, du hast uns von deiner Hochzeit erzählt. Geheiratet am 28.05.2020, standesamtlich. Also heute alles Liebe zum ersten Hochzeitstag. Oder? Du erzählst uns zuerst mit unseren Trauzeugen im Standesamt. Die Familie hat uns im Anschluss in Empfang genommen und wir haben im kleinen Kreis im Garten gefeiert, bei herrlichem Wetter. Die Arbeitskollegen haben uns einen Vortag, am Vortag einen Polterabend im Karton geschenkt. Das klingt auch cool. Und immer wieder haben Freunde vor der Tür gestanden. Es war trotz Corona sehr schön. Die kirchliche Trauung haben wir verschoben, bis wir wieder feiern können. Bleiben Kleid und Anzug sicher verstaut. Ja, hoffentlich passt dann alles noch. Sonst müssen die beiden wieder in den Karton. Wie sieht es bei euch anderen hier in Düsseldorf aus? Wir sprechen in wenigen Minuten weiter drüber. Hier ist Nika mit Super High, Following the Sun. Let's write a song, wake up the melody. 28. Mai 2021, Antenne Düsseldorf, der Freitagmorgen. Wir feiern heute so ein bisschen Hochzeit, gucken, wie das so läuft in Corona-Zeiten. Viele Paare haben natürlich verschoben, aber viele haben sich auch getraut. Zum Beispiel Simone am 12. Mai 2020 auf Sylt. Ganz für uns alleine haben wir auf einer für alle Touristen gesperrten Insel geheiratet. Es war traumhaft schön. Celina, wir haben noch weitere schöne Geschichten. Ja, da gibt es so viele. Rebecca zum Beispiel, du hast uns auf Facebook geschrieben, wir haben am 5.5.2020 im Autokino geheiratet. Und es war mega. Unsere Kinder, Familien und Freunde konnten dran teilnehmen. Ich glaube, das ist so eine ganz besondere Hochzeit. Und Markus, du hast uns auch geschrieben, du hast uns von deinen Freunden Michaela und Dirk erzählt. Und du sagst, sie hatten eine ganz ungewöhnliche Trauung. Geplant war eine Fahrt nach Berlin mit dem Bus und zahllosen Fortuna-Fans zum letzten Auswärtsspiel im Mai letzten Jahres. Ja, unterwegs sollte eigentlich die freie Trauung stattfinden mit mir als Trauredner, sagst du, Markus. Es wäre so toll gewesen. Stattdessen wurde es aber super. Okay. Was die Freunde am Tag der standesamtlichen Trauung auf die Beine gestellt haben, war ohnegleichen, schreibst du. Nach der Trauung gab es auf dem Weg nach Hause an X-Stationen kleine und große Überraschungen. Der Wagen musste X-mal halten und das Paar wurde an jeder Station neu glücklich gemacht. Und dann am Kopfweiher in Benrath habe ich die beiden trauen dürfen. Eine freie Trauung, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Kleiner und kürzer als geplant, aber nicht weniger emotional. Dann schreibt er, Bengalos und Freudentränen. So ist der Tag in meiner Erinnerung. Sehr schön, aber wir wollen uns nicht nur erinnern, wir wollen uns natürlich auch darüber informieren, was Paare planen, die jetzt demnächst ihre Hochzeit anstehen haben. Genau, also ich glaube, es sind alle so ein bisschen dran gewöhnt, egal mal was, irgendwie ein bisschen Corona-konform zu planen und zu überlegen, was gehen könnte und wie man es macht. Und Nadine, du hast uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir werden im September heiraten. Und werden allerdings nicht in der schönsten Stadt am Rhein heiraten, was? Sondern in der Heimat meines oder in der ehemaligen Heimat meines zukünftigen, nämlich im wunderschönen Landau in der Pfalz. Und wir werden dort mit ca. 65 Gästen heiraten. Eine wunderschöne freie Trauung in den Weinbergen. Wir werden viel draußen gestalten können. Wir haben eine tolle Organisatorin, die uns das alles möglich macht. Viele werden geimpft sein. Wer nicht geimpft ist, wird sich testen lassen. Wir werden auf alles achten. Sehr, sehr. Und dann gut. Wird das ja. Sicher auch toll. Ja, wunderbar. Ja. Danke für den Überblick, Celina. Gerne. Und eine schöne Zeit. Alles Gute allen Paaren. Vielen Dank für eure ganzen wunderschönen Geschichten. 20 vor 10. Ja, danke. All that she wants is another.

It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you vor 10, Antenne Düsseldorf, hat Wiz Khalifa gespielt zusammen mit Charlie Puth. Wir haben heute früh ja viel über Hochzeiten gesprochen, aber heute ist auch ein ganz toller anderer Feiertag, wenn man denn so will. Heute nämlich feiert die DKMS ihr 30-jähriges Bestehen. Diese Organisation registriert ja Stammzellenspender und rettet so jedes Jahr Menschenleben. Und das wollen wir feiern. Gleich nach 10 spricht Kollege Jürgen Bangert mit jemandem, der dank der DKMS überlebt hat. Ich bin Arne Klüh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Lockerungen und treibt's nicht zu doll. Wir sind ja noch nicht durch, aber es sieht doch jetzt gut aus. Es ist so viel, zu viel. Überall Reklame. Zu viel Brot und zu viel Spiel. Das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich. Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Ich geb keine Antwort mehr auf die falschen Fragen. Die Zeit ist rasend schnell verspielt und das Glück muss man jagen. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Alle schwarzen Westbrennens gibt nur Vertrauen. Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Das Wasser hält jedes Morgen auf, und jeder Traum sich lohnt. Und wo jeder Blick durch Zeit zum Traum in unsere Herzen fliegt. Ich baue eine Stadt für dich. Baue eine Stadt für mich. Aus Glas und Gold und Stein. Aus Glas und Gold und Stein. Die Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich. Samstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Langnese Magnum. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,88 Euro. Und Minigurken Klasse 1. Das 1-Kilo-Netz für nur 1,99 Euro. Samstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Hey, dein Kleid ist ja der Wahnsinn. Sommer pur. Gibt's jetzt mit 20% Rabatt bei Bonprix. Echt? Wie cool. Trag den Sommer und entdecke luftige Kleider schon ab 14,99. Sicher dir 20% auf Kleider. Jetzt auf bonprix.de oder in der Bonprix-App. Bonprix, it's me. Super Freitag, super Samstag, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel Maggi Ravioli, die 800-Gramm-Dose für je 1,19 Euro. Und Doppio Passo Primitivo Wein, die 0,75-Liter-Flasche für je 4,77. Nur am Freitag und Samstag, nur bei Kaufland. Letztes Jahr hatte ich meinen 70. Dieses Jahr ist erst dran. Feiern Sie mit und sichern Sie sich zum Jubiläum ein Top-Hörgerät zum besten GS0-Tarif. Für sensationelle 0 Euro. Jetzt schnell ins GS-Fachgeschäft oder einen Termin vereinbaren.

think so. I will let you go. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Römerwahl Limo. Orange und Zitrone trüb. Ja, Sie haben richtig gehört. Bei Römerwahl gibt es jetzt auch Limonade. So lecker und nicht von weit her, sondern direkt aus der Region. Fruchtige Erfrischung. Von hier für hier. Beide Sorten natürlich in der Glas-Mehrwegflasche. Mein Geschmack, Römerwahl.